Kapitel 7. Wer kann prophezeien? Der Unterschied zwischen der Gabe der Prophetie und ein Prophet zu sein. Bevor wir die Frage, wer prophezeien kann, aus biblischer Sicht beantworten, müssen wir den Unterschied zwischen einem Propheten und der Gabe der Prophetie verstehen. Was sind prophetische Gaben und was ist ein Prophet? In 1. Korinther 12, 8-10 nennt die Bibel 9 Geistesgaben, 3 davon werden als prophetische Gaben angesehen. Diese sind, 1. Das Wort der Weisheit, 2. Das Wort der Erkenntnis, 3. Prophetie. Da der Zweck dieses Buches nicht eine Diskussion über Geistesgaben ist, sondern über die Gabe der Prophetie, werde ich mich nur auf diese Gabe konzentrieren. Das griechische Wort prophetio, zu prophezeien, heißt, durch göttliche Eingabe aussprechen. Das kann sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft beziehen. Prophetie ist keine geistliche Wahrsagerei oder Kartenlesen. Es heißt ganz einfach zu sprechen, was Gott jetzt spricht. Prophetie ist eine Gabe, die für einzelne Gläubige zur Verfügung steht. Der Heilige Geist gibt diese Gabe zu gewissen Zeiten und für spezielle Zwecke, worüber ich später noch sprechen werde. Sie ist für jeden Christen verfügbar, das werden wir noch klar sehen. Da wir nun die Gabe der Prophetie erklärt haben, werden wir jetzt die Rolle des Propheten definieren. Wir dürfen nicht den Fehler machen, unseren Glauben, wie Propheten sein sollten und was sie tun sollten, auf das Alte Testament zu gründen. Wenn wir diesen Fehler machen, werden wir leicht fehlgeleitet. Genauso, wie die Priester des Alten Testaments sehr verschieden von den Priestern des Neuen Testaments waren, indem jeder Gläubige nun ein Priester vor Gott ist, so ist der Prophet im Neuen Testament auch verschieden. Was ist ein neutestamentlicher Prophet? Es wird im Neuen Testament nicht viel über den Propheten erwähnt, darum müssen wir die paar Schriftstellen nehmen, die Gott uns gegeben hat. In Epheser 4, 11-16 lehrt uns die Bibel, dass Gott der Gemeinde verschiedene Gaben gegeben hat, wovon eine der Prophet ist. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat, er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Epheser 4, 11-16. Der Zweck dieser Dienste, einschließlich dem des Propheten, ist in diesen Versen klar beschrieben. Sie sind für das Zurüsten der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Epheser 4, 12. Der Hauptzweck des neutestamentlichen Propheten ist nicht zu prophezeien, sondern die Christen für das Werk des Dienstes zuzurüsten. Wenn auch die Hauptaufgabe der Propheten die Zurüstung der Heiligen für den Dienst ist, haben sie darüber hinaus noch eine Bestimmung. Durch die Natur der Gabe werden sie die Gemeinde erbauen und Lauheit herausfordern, mit anderen Worten, sie teilen das Grau in Weiß und Schwarz. Sie werden Glauben und Wachstum im Volk Gottes inspirieren. Ihr Dienst ist nicht da, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern immer nur auf Gott zu lenken. Propheten werden besondere Offenbarungen von Gott anvertraut, darum wird Gott einen hohen Maßstab anlegen und sie werden oft unter der strengen Disziplin Gottes sein. Wir als Gemeinde müssen verstehen, so wie mit allen Diensten, dass ihre Gabe nichts mit ihrem Charakter zu tun hat. Aber weil ihnen oft starke Offenbarungen von Gott anvertraut werden, wird er sehr streng mit ihrem Charakter sein, weil ihre Leben so wie die Offenbarungen Botschaften von Gott sein müssen. Propheten und ihre Offenbarungen dürfen nicht als Doktrinen etabliert werden. Für diesen Zweck ist uns nur die Bibel gegeben worden. Gott wird Propheten oft verwenden, um seinen genauen und strategischen Willen für eine bestimmte Gemeinde oder ein Gemeindenetzwerk zu offenbaren. Manche Christen glauben, dass Propheten alles wissen, nur weil ihnen Gott oft erstaunliche Einsicht und Offenbarung gibt. Wir dürfen diesen Fehler nicht machen. Sie wissen nur, was Gott ihnen offenbart, oft wird Gott Informationen auch vor ihnen verstecken, um sie demütig zu halten und die Gemeinde verstehen zu lassen, dass sie nur wissen, was Gott ihnen zeigt. Auf diese Art und Weise werden sie in gesundem Maß abhängig von Gott und voneinander bleiben. Ganz gleich, wie viel du dafür betest oder dir wünschst, ein Prophet zu sein, es wird dich zu keinem machen. Jesus gibt diese Gaben der Gemeinde, wie er es für gut befindet. Wenn Gott dich als Prophet auserwählt hat, dann kommt diese Gabe nicht zu dir, um sie zu bestimmten Zeiten zu nützen, du bist die Gabe an die Gemeinde. Ob du schläfst oder wach bist, predigst oder auf Urlaub bist, du bist immer ein Prophet, weil Gott dich dazu gemacht hat. Wenn Gott dich berufen hat, ein Pastor zu sein, dann gilt das Gleiche, du wirst immer einer sein, ob du nun gerade das Amt ausübst oder nicht. Es hat alles mit Gottes souveräner Wahl zu tun. Du kannst entweder auf Gottes Ruf auf deinem Leben antworten oder ihn ablehnen. Du kannst in deiner gottgegebenen Rolle effektiv oder nicht effektiv arbeiten. Menschen, die sehr sensibel sind, die gelernt haben, Gottes Stimme zu hören und viele Offenbarungen haben, werden oft durch Propheten verwirrt. Wie auch immer, wir dürfen diesen Fehler nicht machen. Die Hauptaufgabe des alttestamentlichen Propheten war es, Gottes Botschaften zu seinem Volk zu bringen, welche oft auch Warnungen waren. Im Neuen Testament wird uns klar gelehrt, dass jedes Kind Gottes seine Stimme hören kann. Die Hauptaufgabe des neutestamentlichen Propheten ist es, zu erbauen, zu trainieren und die Gemeinde zu lehren, wie man hört, wie man das Herz Gottes fühlt und wie man prophezeit. Wegen der Beschaffenheit der Gabe, die durch den Propheten wirkt, wird er oder sie auf natürliche Art der Gemeinde Richtung und Vision geben sowie auch starke Prophetien bringen. Oft haben wir den Fehler gemacht, jemanden, der viel prophezeit, als Propheten zu bezeichnen. Prophetisch zu sprechen macht niemanden zum Propheten, es zeigt nur, dass sie gelernt haben, sich in dieser kostbaren Gabe verwenden zu lassen, wie wir später noch sehen werden. Es ist grundlegend wichtig zu verstehen, dass der neutestamentliche Prophet oft dazu gebraucht wird, um starke Worte zur Gemeinde zu sprechen, was auch richtungsweisend für die Zukunft sein kann. Das gibt jedoch dem Propheten keine Autorität, die Gemeinde zu leiten. Diese Autorität ist den von Gott eingesetzten Leitern der jeweiligen Gemeinde gegeben. Es liegt an ihnen, zu entscheiden, was sie mit der Botschaft tun, die durch den Propheten kam. Um ein neutestamentlicher Prophet zu sein, musst du von Gott dazu berufen sein, du solltest die Gemeinde erbauen und die Gläubigen zu rüsten. In den letzten 30 Jahren hat Gott mich viele Male dazu verwendet, sein Wort über Zukünftiges zu sprechen, das er im Leben von Leitern, in Gemeinden und im Leben einzelner Personen mit einer speziellen Berufung tun werde, ja, sogar für Nationen tun werde. Das war nicht die Gabe der Prophetie, die für jeden Gläubigen zur Verfügung steht, Gott hatte mich als seinen Propheten geschickt, um diesen Menschen spezifische Worte weiterzugeben, sodass sie in ihre Bestimmung kommen, und um Gemeinden und Leiter in ihre gottgegebene Bestimmung freizusetzen. Ich wurde von Gott auch eingesetzt, um sehr viele Menschen in unterschiedlichen Nationen zu trainieren und auszurüsten, um in dieser wunderbaren Gabe der Prophetie zu fließen.